Über die ernste Warnung der Artillerieabteilung des Generalstabes der koreanischen Volksarmee, wir werden alle Handlungen gegen Frieden und Sicherheit der DEVRK nicht verzeihen, berichteten am 11. Juli die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, TV-Sender, Internetfernsehen und Internetnachrichtenagenturen in Russland, China, Iran, Indien, Japan, Australien, Großbritannien, den USA und Deutschland.